So betrügen jüdische Händler. Feierabend. Blitzsauber gefegt ist die Bauernstube. Während draußen die Kinder noch fröhlich herumspringen, richtet die junge Bäuerin das Abendbrot. Da öffnet sich die Türe. Ein Mann tritt herein. Ein Jude ist's. Die Bäuerin kennt ihn. Es ist der Levi. Mit Vornamen heißt er Samuel. Als Hausierer zieht er von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus. Am liebsten hätte ihn die Bäuerin gleich wieder hinausgewiesen. Aber Levi ist ein echter Jude. Er ist so frech und aufdringlich, dass eine Frau kaum mit ihm fertig werden kann. »Grüß dich Gott, Hofbäuerin«, sagt der Jude und stellt seinen Koffer auf den Tisch. Ehe die Bäuerin geantwortet hat, packt der Jude schon aus. Und dann fängt er zu reden an. »Nun, da bin ich wieder. Schönes Wetter haben wir heute. Und wie geht es dir, Hofbäuerin? Was machen die lieben Kinderchen? Sind ja prächtige Buben und Mädels. Hab sie eben spielen gesehen. Da kann man ja gratulieren. Aber nun zur Hauptsache, Hofbäuerin. Ich hab dir heute wieder mitgebracht was Feines. Prima Ware. Spottbillig. Prima Wäsche. Prima Strümpfe. Prima Nähfaden. Prima Seide. Alles, was das Herz begehrt, der Levi hat es zu verkaufen.« Die Bäuerin wehrt ab. Sie hat schon einmal bei dem Levi gekauft und ist dabei schwer betrogen worden. Die prima Ware war lauter Ramsch und Schund. Ein zweites Mal will sich die Bäuerin aber nicht wieder von dem Juden hereinlegen lassen. »Ich kauf nichts mehr«, sagt sie zu dem Levi und wendet ihm den Rücken. Doch der Jude lässt nicht locker. »Hofbäuerin, heute habe ich für dich was ganz Besonderes. Schau diesen Stoff an. Einfach wunderbar. Reinste Wolle. Das gibt ein Kleid für dich, Hofbäuerin. Ein Kleid. Du wirst darin aussehen wie eine Baronin, wie eine Fürstin, wie eine Königin. Und billig, kann ich dir sagen. So billig kannst du nirgends kaufen. Auf mein Ehrenwort. Ich zahle drauf. Jawohl, du darfst es mir glauben. Aber weil du's bist, Hofbäuerin, ich geb dir die Ware so billig. Du sollst haben deine Freude an mir. Du sollst sehen, dass der Levi ist ein anständiger Mann. Die Hofbäuerin kennt diesen Schmus. Sie weiß, dass alles, was der Jude sagt, erstunken und erlogen ist. Sie weiß, dass der Kleiderstoff, den der Jude verkaufen will, übler Schund ist. Sie weiß, dass der Jude nicht draufzahlt, sondern viel Geld dabei verdient. Und weil sie das alles weiß, darum fällt sie auf die Lügen des Levi nicht herein. »Ich kauf nichts von dir«, sagt die Bäuerin und geht. Der Jude packt seine Sachen zusammen, fluchend verlässt er den Bauernhof. Draußen schaut er zuerst nach links, dann nach rechts. Als er ganz allein ist, redet er laut vor sich hin. Die Hofbäuerin hat was gemerkt, hat gemerkt, dass ich sie bloß will ausschmieren. Das ist schade. Mit der werde ich wohl so schnell nicht mehr machen können, ihr gutes Geschäft. Aber es sind Gott sei Dank noch andere Bauern und Bäuerinnen da. Da werde ich eben gehen zu ihnen. Und ich werde verdienen einen schönen Batzen Geld. Einige Minuten später steht der Jud Levi in der Wohnstube eines anderen Bauern. Und wieder lügt er das Blaue vom Himmel herunter. Wieder preist er seine Ware an als die beste und billigste, die es gibt. Wehe aber, wenn sich die Bäuerin von dem Schmus des Juden betören lässt. Es wird ihr ergehen, wie es damals der Hofbäuerin und vielen anderen ergangen ist, die sich mit Juden eingelassen haben. Es muss ihr so ergehen, sagt doch ein alter Spruch. Der jüdische Hausierer ist ein Betrüger und Verführer. Er lügt nach Strich und Faden und du hast den Schaden. Dies hat so mancher schon erfahren. Willst du vor Schaden dich bewahren, dann lass den Juden nicht herein und kauf beim deutschen Kaufmann ein.